Abschnitt 17 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel. Die drei Männer im feurigen Ofen hatten es gut, ihnen war kühl zumute und sie sangen nur umso heller, je scheußlicher der grause König Nebukadnezar sich gegen sie stellte. Die drei Männer in der Stube des Leutnants Kind schwiegen, und es befand sich nur einer unter ihnen, der ganz genau wusste, was er zu tun hatte. Nach einer Pause nahm der Leutnant seine traurigen Dokumente zusammen, schob sie ohne Hast in die Tasche zurück und sagte: »Also morgen, meine Herren.« Jetzt aber fuhr Leonard Hagebucher aus seiner Erstarrung auf. »Morgen? Viktor, Viktor, hören Sie das? Wie kann das geschehen? Dürfen Sie Ihre Hand dazu bieten? Morgen, morgen, denken Sie an Nikola. Besinnen Sie sich, was wollen Sie tun?« »Ich bin der Landflüchtige, Ehrenflüchtige. Sie aber sind der Freund der schönen Frau von Glimmern, sind der Freund meiner Mutter. Sie sollen mir raten, was ich tun soll. Dazu habe ich Sie an diesem Abend gerufen. Dazu haben wir Sie jetzt in unsere kleinen Geheimnisse eingeweiht. Leonard, Leonard Hagebucher, es zerwühlt mir Magen und Hirn. Die Wände drehen sich um mich her. Oh, stehen Sie fest, stehen Sie ein für die arme Nikola. Wie soll sie gerettet werden vor den Toten? Wer kann sie retten vor der grimmigen Firma Kind und Company?« Der Sohn der Frau Claudine warf sich von Neuem auf das Bett und verbarg mit Gestöhn das Gesicht in den Kissen. Leonard sah bedeutsam auf den Ex-Leutnant der Strafkompanie, aber an diesem hatte sich während der letzten Minuten nichts geändert, und den Blick erwiderte er nur durch ein Achselzucken. Leonard trat auf ihn zu und flüsterte, seine Hand erfassend: »Nicht morgen. Gönnen Sie mir, sich selber, uns allen Zeit, Leutnant.« »Das ist mir nicht kommode«, sprach der Alte. »Es ist auch nicht anständig, weder mir noch dem Herrn von Fehleisen.« »Es soll aber so sein, Sie alter, harter Mann«, rief Hagebucher mit dem Fuße aufstampfend. »Haben Sie 10 Jahre lang Ihre Rache verschieben können, so werden Sie jetzt nicht um einige Stunden des Aufschubes rechten. Viktor, morgen wollen wir zu Ihrer Mutter gehen, um einer anderen Flüchtigen und Elenden eine Zufluchtsstätte in der Katzenmühle zu bereiten. O Leutnant Kind, haben Ihre Gräber Sie nichts gelehrt als die leichte Kunst, die Wege eines schlechten Gesellen zu erkunden, um ihn am Ende durch einen Hauch zu vernichten? Ja, ich will eintreten, aber für alle, auch für eure Toten und euch selbst, alter Mann. So gönnt uns Zeit zu retten, was zu retten ist. Denkt daran, wie ihr jetzt sitzen würdet als ein glücklicher Mensch unter euren Enkeln, wenn nicht die blinde Wut da reingegriffen und alle eure schönsten Hoffnungen vernichtet hätte. Das Schicksal hat euch ein schweres Richteramt auf die Seele gelegt, Leutnant Kind. Zeigt, dass ihr ihm vollständig gewachsen seid und handelt nicht wie ein boshafter Schulknabe, sondern wie ein Mann, welcher sich seiner Pflicht nach allen Seiten hin bewusst ist. Ihr werdet diese vernichtende Anklage gegen den Herrn von Glimmern morgen noch nicht erheben. Morgen gehen wir zu der Frau Claudine, auch sie hat Teil an jenem Manne und ihr müsst ihr Wort hören.« »Sie wird mich zurückhalten wollen«, murmelte der Leutnant. »Ich habe sie in der letzten Krankheit meiner Tochter kennengelernt. Sie ist zu gut und lebt nicht in der richtigen Welt. Ich kann es nicht prestieren, dass ich mir von ihr die Hände binden lasse, und sie wird's versuchen.« »Das soll und wird sie nicht. Dafür verpfände ich Ihnen mein Wort, Leutnant Kind. Es ist niemand berechtigt, den Verbrecher seiner Strafe zu entziehen. Reden Sie doch, Viktor Fehleisen, nicht wahr? Wir gehen morgen zu Ihrer Mutter?« Der Tierhändler nickte tief seufzend. Der Leutnant Kind aber schritt einige Male durch das Zimmer und blieb dann dicht vor Leonard Hagebucher stehen. Ich habe lange genug gewartet, Herr, aber Sie gefallen mir und so mag's drum sein. Sie sollen Ihren Willen haben. Ich hörte von Ihrer Historie und Gefangenschaft und das hat mir wohl gefallen. Sie sind ein Mann geblieben in harter Drangsal und allem Malheur. Deshalb will ich Ihnen auch jetzt trauen. Ich bin kein Unmensch und kein Untier. Sie haben mir eben in kurzen Worten viel Wahres gesagt. Reisen Sie also morgen mit dem Herrn Viktor zu der guten Frau Nicola. Aber behalten Sie mich stetig im Gedächtnis. Ich bin ein alter Mann und will keine fremden Hände über meine eigensten Geschäfte kommen lassen. »Ich danke Ihnen, Leutnant«, sprach Leonard und wendete sich jetzt von Neuem zu dem Sohn der Frau Claudine, denn auch da war noch manches gute und manches harte Wort zur Bändigung und Bestimmung der wilden Seele nötig. Aber es gelang auch hier dem Afrikaner, seinen Willen durchzusetzen. Gegen Mitternacht hätte er Sieg rufen können, wenn das eine Gelegenheit, Sieg zu rufen gewesen wäre. So nahm er nur betäubt und erschöpft Abschied und ging still seinen einsamen Weg nach Hause. Er blieb aber nicht still. Die winterliche Nachtluft tat ihm gut. Er gewann bald seine Stimmung wieder und es war eine eigentümliche Stimmung. Tragische Dinge hatte er vernommen, tragische Verhältnisse kennengelernt, allein er fühlte sich nicht niedergedrückt in seinem tapferen Herzen und nachdem die physische Erschöpfung und Betäubung etwas überwunden war, schlug er sogar ganz heiter an seine Brust und sagte: »Brav, Hagebucher!« Und er hatte recht. Den beiden Gesellen gegenüber, welche er soeben verließ, durfte er es sich wohl aussprechen, dass er trotz allem doch ein ordentlicher Kerl geblieben sei, der sich seines Daseins weder zu schämen noch dasselbe für abgeschlossen zu halten habe. Weder der Zorn noch das Mitleid trübten ihm so sehr den Blick, dass er darüber in Gefahr kam, die Tramontana aus den Augen zu verlieren. Er konnte sich das Zeugnis ausstellen, dass er in der Stube des Leutnants Kind merkwürdig gelassen geblieben sei und vor dem stattlichen Hause seiner Exzellenz des Freiherrn Friedrich von Glimmern gab er sich das Wort, auch in der Katzenmühle ruhig zu bleiben. Er stand einige Augenblicke still vor der Wohnung Nikolas und blickte empor zu den dunklen Fenstern, indem er an das schwarze Brot auf dem Tische der Frau Claudine dachte. Das gab ihm eine weitere Beruhigung und er murmelte: »Lass sie essen und genesen.« Endlich erreichte er seine Wohnung und fand den Pascha zwar im Bett, aber wach über seinen schönsten Träumen mit einer langen Pfeife im Munde und eingehüllt in Wolken des perfidesten Lausewenzels. Er winkte ihm, sich nicht zu rühren, setzte sich auf den Rand seines Bettes, betrachtete ihn zärtlich und sagte: »O Täubrich, wenn Sie wüssten, wie angenehm Sie anzuschauen sind und wie kalt und widerlich unheimlich es da draußen in der Dunkelheit ist. Es geht ein kalter Wind in den Gassen und Fratzen und Gespenster aller Art haben die Oberhand. Aber bei allen Palmen im Aufgange, Täubrich, wir beide haben doch den wahren Weltverstand erobert und es soll diesem alten Europa nicht leicht werden, ihn uns aus der Tasche zu spielen. Bleiben Sie ruhig liegen, es tut meinen Augen gut, Sie zu betrachten.« »Das war ja ein grässlicher Kerl«, seufzte der Schneider. »Ich sehe ihn noch immer dort auf dem Stuhle. Ach, Sidi, ich dachte es mir wohl, dass er Sie zu bösen Orten führen würde. Können Sie mir nicht sagen, was er von Ihnen wollte?« »Jetzt nicht, Täubrich, morgen, ein andermal. Ich werde nun auch ins Bett kriechen, denn der Spuk lauert vor der Tür. Gute Nacht, ich verreise morgen auf einige Tage.« Der Mann aus dem Tumurki-Lande träumte in dieser Nacht nicht von dem Herrn Polizeidirektor Betzendorf, er träumte überhaupt nicht von einer ihn selbst betreffenden Sache. Am folgenden Morgen packte er einige Notwendigkeiten in einen Reisesack und schickte den Pascha mit einer kurzen schriftlichen Notiz über sein Verschwinden zum Professor Reihenschlager. Der Professor empfing, öffnete und las das Billet, schüttelte den Kopf und meinte: Solch ein polizeiliches Eingreifen in ein wissenschaftlich humanes Unternehmen sei zwar nicht hübsch, sondern sogar sehr ärgerlich und durchaus nicht geeignet, den ruhigen Staatsangehörigen mit allen bestehenden Verhältnissen im Einklang zu erhalten. Aber freiwilliges Exil trage es im Grunde doch nicht für den Betreffenden aus. Er erbat sich die Meinung der Tochter darüber und Fräulein Serena Reihenschlager behauptete, sie halte es nicht der Mühe wert, eine eigene Meinung darüber zu haben. Mit Vergnügen füge sie sich in die des Papas. Leonard Hagebucher befand sich mit dem Herrn Cornelius van der Moog auf dem Wege zur Katzenmühle. Zu den Müttern. Es war in der Seele beider Männer etwas von jenem grauen Fausts, als er zu jenen anderen Müttern den geheimnisvollen Schlüssel in der Hand tragend niederstieg. Der Tag war dunkel und stürmisch, das war gut, denn weder Leonard noch Viktor Fehleisen hätten mit der holdseligsten Witterung etwas anzufangen gewusst. Sie fuhren desselben Weges, auf welchem Viktor einst mit der Frau Claudine vor dem Schicksal des väterlichen Hauses floh. Erst die Post mit ihrem wüsten, zähneklappernden Getümmel, dann die Landstraße durch Wald und Feld und verregnete, schmutzige Dörfer. Knielahme Gäule, verdrossene Kutscher, mürrische Schlagbaumwächter, die den niederträchtigsten Weg teuer bezahlt haben wollten. Wald und Feld, bergauf, bergab. Welch ein Tag und welch ein Pfad, um zu dem schönen Wunder in der Einsamkeit, um zu der Frau Claudine zu gelangen. Der Tierhändler lag entweder stumm in der Ecke des Wagens oder er machte seiner Erregung durch wilde, unartikulierte Ausrufe Luft und erzählte dazwischen in abgebrochenster Weise seinem Reisebegleiter von dem, was ihm am gestrigen Abend als das Unbedeutende, Gleichgültige erschienen war, nämlich von seinem Leben, seinen Fahrten und Abenteuern nach der Flucht aus der Zivilisation. Aber auch Hagebucher hatte ihm bis ins Kleinste Rede zu stehen, nicht etwa über seinen Aufenthalt in Abu Telfan, sondern über seine Rückkehr in die Heimat, über seine Ankunft und sein Leben in Nippenburg, Bumsdorf und der Umgebung. Auf das Allergenaueste verlangte Viktor jetzt zu wissen, wann und wie der Afrikaner zuerst den Namen seiner Mutter vernommen und wie er ihre Bekanntschaft gemacht habe, und gern berichtete Leonard, wie es von ihm verlangt wurde. Er suchte den reuig zornigen Sohn, den wilden Schwächling, zu beruhigen und ihn in jeder Weise besser auf dieses seltsam traurige Wiedersehen vorzubereiten. Aber der Herr van der Moog war ein zu ausgelernter Selbstpeiniger, um sich so schnell zu geben. Als der Wagen sich seinem Ziele näherte, sank er jedoch vollständig in sich zusammen und nie hatte die Madame Kulla-Gulla ihren Gefangenen so weich und gebrochen unter ihren Händen gespürt, als jetzt Leonard den Tierhändler in den seinigen fühlte. Es war ein furchtbarer Passionsweg für den Sohn der Frau Claudine und er tat Buße nach seiner Art auf jeglicher Station desselben. Sie erreichten die Stelle, an welcher Viktor die Mutter in jenem Schneesturm verließ, um die Hilfe des Vetters Wassertreter und seiner Myrmidonen anzurufen. Sie ließen auch heute halten und stiegen aus dem Wagen, welchen sie jetzt zurücksendeten. Fieberschauernd stand der Herr van der Moog auf der Landstraße und hielt den Arm seines Begleiters oder vielmehr Führers wie ein Kind die Schürze der Mutter. Zerrissenes Gewölk hing in den Wipfeln der Bäume, schwere, dunkle Massen des Regennebels wälzten sich langsam an den Berglehnen hin, es träufelte aus den Zweigen und es war still und öde ringsumher. Gegen 4 Uhr am Nachmittag erreichten die beiden Wanderer den schon geschilderten Eingang in das kleine Seitental, in welchem die Katzenmühle lag. In dem Walde selbst herrschte bereits halbe Dämmerung. »Bist du bereit? Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben.« Sie standen vor der Mühle, standen und starrten, und ihre Herzen schlugen wie in keiner Gefahr ihres abenteuerlichen, gefahrreichen Lebens. Ach, wie sehr gehörte das frischeste Grün des Jahres dazu, um eine solche Stelle dem Auge und der Fantasie lieblich zu machen. Heute war der Zauber gebrochen und der Schleier von den Dingen gefallen, das Märchen war zu Ende und die Wirklichkeit drängte sich nackt und nüchtern vor und schrie laut zu dem Herzen und dem Verstande. Der Felsen drohte kahl und kalt über dem zerfallenen Dach der Hütte. Die Katzenmühle war nichts anderes als eine gespenstische, verwahrloste Ruine und der dünne Rauch ihres Schornsteins stieg gleich der leisen Klage eines Bettlers zum Himmel empor. Wo waren die blinkenden, spielenden Tropfen, die mit heimlichem Klang so süß die Stunden maßen und so viel von einer seligen, erfüllungsreichen Zukunft zu erzählen wussten? Ein trüber Strom schmutzigen Wassers ergoss sich über das schwarze, zerbrochene Rad, versumpfte den Weg und verwandelte das Gehölz auf eine weite Strecke in einen hässlichen Morast. Auch das war wie Spott und Hohn. »Jetzt habt ihr unser wahres, echtes Gesicht«, rief alles in der Runde. »Waret ihr solche Narren zu glauben, wir seien anders als ihr, so lachen wir eurer und freuen uns eurer Narrheit. Wir sind ebenso falsch und so hässlich als ihr und tragen unsere Feiergewänder und unsere feinen Mienen wie ihr. Fort mit euch zurück, ihr eitlen, selbstsüchtigen Gefühlskrämer, was wir auch sein mögen, wir sind gute Wächter und wollen euer Eindringen in unseren Bezirk nicht leiden.« Einen tiefen Schauer hatte Leonard zu überwinden, als er über diesen hastigen, sprudelnden Bach, der jetzt seinen Weg kreuzte, sprang. Der Herr van der Murk warf den Hut zu Boden und zerbiss die Lippen, dass sie bluteten, während Hagebucher an die Tür der Mühle pochte. Er drückte sich unwillkürlich gegen den Stamm der Eiche, neben welcher er stand, und murmelte unzusammenhängende Worte der schrecklichsten Selbstanklage, und dann lachte er, aber das war noch schrecklicher und fand kein Echo im Walde. Des Hundes wohlbekannte, raue, ehrliche Stimme antwortete zuerst dem anklopfenden Leonard, dann blickte die Magd Christine vorsichtig durch das Fenster, zog aber schnell den Kopf zurück und kam eiligst, die Tür zu öffnen und den unerwarteten Gast zu ihrer Herrin zu führen. »O Herr Hagebucher, da sind Sie schon! Ach, es tut uns so sehr leid, und meine Madame sitzt in tiefer Betrübnis um Sie und die Mutter und Schwester zu Bumsdorf«, rief sie, indem sie jetzt auch die Stubentür öffnete. »Treten Sie nur ein und nehmen Sie es nicht allzu sehr zu Herzen. Madame, hier ist der Herr Leonard schon.« Und die Frau Claudine, welche bereits horchend auf den Tritt und die Stimme des Nahenden das schöne alte Gesicht von der Arbeit erhoben hatte, richtete sich jetzt ganz aus ihrem Sessel auf und streckte dem Eintretenden beide Hände entgegen. »Leonard, Leonard, sind Sie es denn wirklich? So schnell kann die Nachricht des Unglücks fliegen? Gott tröste Sie, mein Freund, aber Sie können nicht von dem Dorfe kommen, das ist unmöglich. Wie führt Sie Ihr Weg jetzt zu der Mühle?« Das war ein eigentümlicher Gruß und betroffen suchte Leonard in den Mienen der Frau Claudine nach einer näheren Erklärung. »Noch lebt er, aber leider in großen Schmerzen. Der Herr von Bumsdorf ritt erst vor einer Stunde zu meiner Hütte und rief mir die traurige Botschaft ins Fenster, und nun treten Sie, mein armer Leonard, da so plötzlich aus dem Walde. Welch eine Unruhe, welch ein ängstliches Drängen, oh Gott!« »Was ist das?« stammelte Hagebucher. »Wer ist so sehr krank? Was für eine Nachricht hat der Herr von Bumsdorf gebracht?« Und die Frau Claudine trat zurück und rief: »Also hat nur der Zufall Sie heute hierher geführt und Sie wissen nichts von dem, was in Ihrem elterlichen Hause vorgeht?« »Nichts, nichts. Das ist das Leben, immer die alten, harten Hände am Webstuhl. Ihr Vater ist seit gestern schwer erkrankt, Leonard. Es ist kaum eine Hoffnung, ihn zu erhalten, und der Vetter Wassertreter ist sehr betrübt und aufgeregt und soll meinen, es sei seine Schuld, dass dieses Unglück so plötzlich hereingebrochen sei.« Einen Augenblick stand Leonard Hagebucher betäubt, erschüttert, fassungslos, doch dieses konnte nicht dauern. Jetzt trafen zwei Strömungen in seiner Brust aufeinander und daraus entstand wenigstens für den Moment die innerlichste Klarheit. Er beugte sich nieder, und als die Madame Claudine ihn auf die Stirn küsste, flüsterte er: »Nicht der Zufall, gewiss nicht der Zufall. Oh, Frau Claudine, ich komme nicht allein, sondern bringe einen alten Bekannten mit mir. Er steht vor der Tür, er kniet vor der Tür, Frau Claudine. Ich aber wusste nicht, wie ich ihn einführen sollte, denn es erfordert ein starkes, tapferes Herz, diese Begegnung zu tragen. Ich bringe den Herrn Van der Moog, meinen Befreier aus der Gefangenschaft. Er aber kannte bereits den Weg zu dieser Hütte. Sie redeten zu mir von dem Tode, Frau Claudine. Ich bringe ihnen das Leben, die Erfüllung eines langen, schmerzlichen Sehnens, einer Liebe, die auch stark ist wie der Tod.« Er geleitete die Mutter Viktors zu ihrem Sessel und ließ sie sich niedersetzen. Sie ließ sich willenlos führen. »Ich gehe jetzt zu meiner Mutter«, sprach er mit Bedeutung, »wenn ich hierher zurückkehre.« Er vollendete nicht, denn er sah, dass die Frau Claudine ihn nicht mehr verstand. Sie saß bleich und sprachlos, und Leonard Hagebucher befreite seine Hand von ihrem krampfhaften Griff, verließ das Zimmer und trat an die Tür der Katzenmühle, wo der andere schon stand und die Stirn an den morschen Pfosten lehnte. Stumm wies er in das Haus, sah den Sohn in die Stube der Mutter treten und ging, ohne sich umzusehen, allein weiter zurück durch das enge Tal. Schnell eilte er auf der Landstraße durch Fliegenhausen und dann fast im Lauf nach Bumsdorf, dem Vaterhause, zu. 23. Kapitel. Früher beschrittene Wege, ist das nicht etwas, das zu dem Schönsten oder Schlimmsten im menschlichen Leben zu rechnen ist? Wo der Pfad führte, durch die Einöde oder die wimmelnden Gassen einer großen Stadt, über die stille Wiese der grünen Hecke entlang oder durch den grünen Wald, es redet überall der Boden unter den Füßen und mahnt: Erinnere dich, erinnere dich. Es gibt kaum etwas Wehmütigeres als schon einmal beschrittene Wege, selbst wenn sie zum Glücke führten, denn nichts lehrt so eindringlich als sie, in welchem Traume die Menschen wandeln. Fortwährend ein Schall gleich dem Tritt eines Rosses im Ohr, fortwährend ein weißer Schein wie von einem weißen Pferde in der Dämmerung zur Seite, trotz der Gedanken an den sterbenden oder gestorbenen Vater. Wie hatte der Wanderer einst in das Gesicht der schönen Reiterin und Kranzwinderin geblickt und ewige Jugend und alle Heiterkeit und Herrlichkeit des Daseins dagefunden, wo sich die Falten des Alters, der Sorge, der tiefsten Lebensnot zusammenzogen. Was war noch übrig von alledem, was sich vor zwei kurzen Jahren mit dem schönen lachenden Haupt in jener Mondscheinnacht aus dem Gebüsch, aus dem Boden der Heimat erhoben hatte? Dem Manne ein Schwert, dem Weibe das schwarze Brot der Frau Claudine, murmelte der Wanderer, dessen Pfad sich durch so viele Trümmer und Täuschungen wand. Da war die Höhe und wieder lagen die dunklen Täler zu Füßen Leonard Hagebuchers, aber er trug jetzt nicht mehr eine Kornähre in der Hand. »Krieg, Krieg«, rief er laut hinaus, »Krieg für alle, denn wir wollen ihn alle. Die Täler sollen sich regen und die Höhen von Waffen leuchten, und wer die Schlacht überlebt, dem soll's erlaubt sein, sich zu wundern über den Sieg.« Er horchte, als ob jetzt der Klang von tausend Trompeten die Nacht durchbrechen müsse, und als es nun doch still blieb, dachte er von Neuem an den alten, wunderlichen Vater und wie er denselben so sehr geärgert und in seinen einfachsten und natürlichsten Erwartungen getäuscht habe. Dadurch wurde er wieder schneller vorwärts getrieben, bis der Brunnen, aus welchem er vor einem Jahre als ein ganzer Narr und ein halber Verliebter trank, an der Landstraße vor ihm rauschte. Damals war er, wie wir wissen, längere Zeit niedergesessen, um sich über die neu hervorbrechenden Quellen der Hoffnung, des Lebensmutes zu freuen. Diesmal hielt er bloß einen flüchtigen Augenblick an, um wie in jener Sommernacht von dem klaren Strahl zu trinken. Als er sich aufrichtete, lächelte er doch wieder, trotz allem, was ihn bedrängte. Und so wandelte er fürder und gab in Gedanken seinem armen Freunde, dem träumenden Schneider Felix Teubrich, genannt Teubrich Pascha, von allen Empfindungen, Gefühlen, Worten und Handlungen des heutigen Tages Bericht, bis er den ersten Bumsdorfer Hahnkrähen hörte. Damit versanken alle Gestalten, die außerhalb des Vaterhauses in seinem Gesichtskreise sich bewegten, selbst die der Frau Claudine und des Herrn van der Moog. Die Familie trat zum ersten Male wieder ganz und gar in den Vordergrund und naturgemäß musste jeder Streit und Kampf für und um die eigene Existenz oder die anderer aufhören. Denn es lag ein Sterbender oder ein Toter in der Familie, und die Toten verstehen es, Stille zu gebieten. Der Hahn krähte, aber er bedachte sich, und indem er nach der Uhr zu sehen schien, schloss er den Schnabel, ehe er seinen Weckruf vollständig hervortrompetet hatte. In den warmen Ställen regten sich die Kühe, und ein Gaul schien unter einem schweren Traum zu leiden und wurde von einem erbosten, schlaftrunkenen, fluchenden Knechte zur Ruhe verwiesen. Mitternacht war kaum vorüber, als der Wanderer am Ende der Dorfgasse das einzige Licht des Dorfes, das Licht in der Kammer seiner Eltern, zu Gesicht bekam, und im heftigsten Laufe erreichte er das Haus. Der sonst so zierlich geglättete Kies in den Wegen des Gartens war von vielen Fußtritten zerstampft, ja sogar der Buchsbaum, welcher die Beete einfasste, der Stolz des Alten, war an mehreren Stellen niedergetreten. Die Haustüre stand offen und schwer fiel dieses deutlichste Zeichen, dass der Herr des Hauses nicht mehr über dem seinigen wache, dem Sohne auf das Herz. Die Schlüssel lagen nicht mehr unter dem Kopfkissen des Steuerinspektors Hagebucher. Eine in Schmerz und Schrecken zitternde Hand hatte sie unter dem sorglichen, sorgenvollen, ängstlichen Haupte hervorgezogen. Das mächtigste Königreich kann auf die gleiche Weise zerfallen oder in die Gewalt eines andern übergehen. Auf dem Flur stieß Leonard auf einen feuchten Mantel und einen Mann drin, auf den Reichsvikar des Hauses Hagebucher, den Vetter Wassertreter, der soeben einen Erfrischungslauf durch den Garten und das Dorf gemacht hatte, jetzt den Afrikaner mit einem leisen »Wer da?« empfing, ihn sodann in höchster Überraschung in die Arme schloss und ihm das urewige, trostlose »Zu spät« zuzuflüstern. Wie die Frau Claudine wusste auch er sich dieses plötzliche Erscheinen Leonards nicht zu erklären, aber noch war die Zeit für solche Erklärungen nicht gekommen. »Gegen 9 Uhr ist er gestorben«, sagte er. »Herrgott, welch ein Trost, dass du da bist! Oh, Leonard, ich habe ihn auf dem Gewissen, und wenn er auch einen schönen Tod hatte, so verzeihe ich es mir doch mein Leben lang nicht, ihm dazu verholfen zu haben. Willst du dich erst fassen, mein Junge, oder soll ich dir meine Beichte auf der Stelle ablegen?« »Was macht die Mutter? Wo ist die Schwester?« fragte Leonard, die eigentümliche Selbstanschuldigung des Wegebauinspektors wenig beachtend. »Sie sind natürlich außer sich«, rief der Vetter Wassertreter, »aber auch sie wird deine Ankunft unmenschlich trösten.« Er öffnete dem Afrikaner die Tür der Wohnstube im untern Stockwerk des Hauses und führte ihn in dieses Gemach, worin vor dem jener große Familienrat unter dem Vorsitz der Tante Schnödler gehalten wurde. »Ich will das Kind rufen. Die Alte sitzt natürlich neben dem Alten und will nicht davon weichen. Wärme dich, wenn du es kannst, und mache dem armen kleinen Mädchen das rechte Gesicht. Sie hat es nötig.« Der Vetter zog leise die Tür hinter sich zu, und Leonard stand in dem dunklen Zimmer, in welchem noch ein letzter warmer Hauch des erkaltenden Ofens schwebte. Die Uhr, welche der Vater noch aufgezogen hatte, setzte ihren Weg durch die Zeit auch jetzt in ihrem Winkel fort. Der runde Tisch in der Mitte des Zimmers stand noch an seiner Stelle, und als der Sohn des Hauses an demselben einen Stützpunkt suchte, stieß er mit der Hand an die Schnupftabaksdose des Alten und erschrak sehr darüber. Der Raum war so voll von Gespenstern, wie in der vergangenen Nacht die Stube des Leutnants Kind. und der Spuk von Nippenburg und Bumsdorf zupfte kaum weniger an den Nerven als der von Wallenburg und der Residenz. Dazu durchfröstelte jetzt den Wanderer am Ziel seines Weges das erste Gefühl der Übernächtigkeit und Erschöpfung im vollsten Maße. Er seufzte tief, aber er wagte nicht, einen Stuhl heranzuziehen und sich zu setzen. Mit geschlossenen Augen und übereinander geschlangenen Armen lehnte er an dem Tische, bis Lina mit einem Lichte in der Hand hereinschwankte und ihr bleiches, entsetztes, tränenüberströmtes Gesicht an der Brust des Bruders verbarg. »Der Vater, der arme Vater, der Vater ist tot!« Mehr vermochte sie nicht hervorzubringen. Aber Leonard Hagelbucher hätte nun doch vielleicht manchen Regentag seines Lebens hingegeben, wenn er dafür in dieser Stunde nur einige solcher erfrischenden Tränen, wie das junge, zitternde, furchtsame Ding in seinen Armen weinte, hätte eintauschen können. Er hatte zu lange in der Fremde und in der Heimat unter den Wilden gelebt und hatte von manches Menschen Tode gehört oder gar ihn sterben sehen, um bei solcher Gelegenheit noch über das köstliche Nass verfügen zu können. Dafür sprach er aber umso besser und verständlicher leise, schmeichelnde Trostesworte zu der kleinen Trostlosen und trug sie dann mehr, als dass er sie führte, die Treppe hinauf zu der alten Frau. »Ach, das ist ein so großes Grauen! Es ist mir so sehr fürchterlich, und ich schäme mich, denn ich habe ihn doch so lieb gehabt und habe ihn so lieb.« »Wo ist der Vetter, mein Herzchen?« fragte der Bruder. »Auch drinnen bei der Mutter und dem Vater.« »Ich schicke ihn dir heraus. Sei ruhig, wir müssen nun recht wacker zusammenhalten. Mein armes Kind, alles wird ja zu seiner Zeit zu einem Dinge, welches anfängt. Es war einmal.« »Fasse dich, Lina, auch die böse Nacht wird vergehen. Es ist übrigens kein Unrecht, Respekt vor den Toten zu haben. Sie fürchtet man nur dann nicht mehr, wenn man anfing, die Lebenden sehr zu fürchten.« Mit zärtlicher Sorglichkeit setzte er nun die Schwester auf einen Stuhl, welcher vor der Kammer der Eltern stand, und den Leuchter zu ihren Füßen nieder. Dann trat er ein in das Sterbegemach, winkte dem Vetter Wassertreter hinaus und fasste darauf sanft die alte Frau neben der Leiche in die Arme. Und wenig lässt sich über dieses Wiedersehen, diese traurige Begrüßung sagen. Der alte, stumme Herr spielte eben die Hauptperson dabei, und der war schon zu Lebzeiten nicht auf viele und unnötige Worte eingerichtet. Da lag er. Durchaus nicht gelber und verdrießlicher als in den heitersten und behaglichsten Momenten seines Daseins, aber jedenfalls ebenso gelb und verdrießlich. »Er war so gut«, schluchzte die alte Dame. 40 Jahre haben wir miteinander gehauset und Leid und Freude miteinander getragen. Es weiß niemand so als ich, wie gut er war, wenn man ihm seinen Willen tat. Nimmer hat er mir ein böses Wort gesagt und nun liegt er da. Vorgestern noch beim Kaffee hat er alles eingerichtet, wo die Bohnen gepflanzt werden sollten und wo der Salat und die Erbsen. Und es war ganz gegen meine Meinung, aber ich habe sie wieder einmal nicht durchgesetzt und das ist mein einziger Trost in dieser Stunde. Tod, Tod, ja, ihr habt gut sagen, es sei so. Ich muss mich noch lange hinbesinnen, ob es wirklich wahr ist und ob es wirklich möglich sein kann. 40 Jahre, 40 Jahre! Und nun, als ob es alles nichts gewesen sei. Ich kann nicht daran glauben. Oh, Leonard, ich freue mich, dass du gekommen bist, aber helfen kannst du deiner alten Mutter auch nicht. Der kann niemand helfen. Was soll aus dem Hause und allem, was dazugehört, werden, wenn du es und uns aufgeben willst, Mama? Fragte der Sohn mit rührender Listigkeit. Es geht jetzt schon alles drunter und drüber, wie wird das erst morgen aussehen? Da ist denn doch noch ein Trost, dass der Vater den Jammer und die Verwahrlosung nicht mehr sehen wird, denn es würde ihn sehr ärgern. Solch ein akkurater Mann. Ich glaube sicher, Mama, du tätest ihm nun gerade die rechte Liebe an, wenn du dich zusammennehmest und an seiner Stelle Ordnung hieltest und alles, was ihm am Herzen lag, nach seiner Weise versorgtest. Ich glaube, du musst dich jetzt in jeder Art schonen, dass du Kräfte behältst. Du weißt, Spaßen ließ er nicht mit sich, und dass er einmal eine ganz genaue Rechenschaft verlangt, das ist mir unzweifelhaft, wie ich ihn kenne. Das wird er, mein Kind. Ja, ja, ich sehe es wohl ein, und ich will auch tun, was Menschen möglich ist, aber ich fürchte mich schon jetzt an seine Schiebladen und Kasten und Rechenbücher zu rühren. Er war so sehr eigen. Wer sollte es aber sonst ihm zu Dank machen? O Mama, jetzt bringe ich dich zu der armen Lina, und du musst mit ihr zu Bett gehen. Er passt uns ganz sicher auch von da oben auf die Finger, und die Verwandtschaft wird ebenfalls mit dem Frühesten kommen, ihm die letzten Ehren anzutun, und nichts ist vorgerichtet. O Mama, was soll daraus werden, wenn du uns und ihm nicht bei Kräften bleibst? Dieses war die rechte Art zu trösten und zu kräftigen. Sie führte also auch besser zum Zweck als 100 weinerliche Sentimentalitäten. Es gelang, die alte Frau aus der schwülen Kammer zu entfernen und sie unter Beihülfe des Wegebauinspektors der Schwester zu übergeben. Nachdem dieses geschehen war, öffnete Leonard Hagebucher mit einem tiefen Seufzer die Fenster und ließ die winterliche Luft hinein in das dumpfige Sterbegemach. Nun krähten die Hähne von neuem, aber dieses Mal mit vollem Rechte. Es war Morgen geworden. Der Vetter Wassertreter trat wieder ein und sagte: »Gottlob, endlich haben sie Vernunft angenommen und sind ins Bett gekrochen. Beide in ein Bett und in den vollen Kleidern. Nun werden sie sich in den Schlaf weinen, aber derselbe soll ihnen nichtsdestoweniger ebenso gesegnet sein wie uns dieser frische Nordwind. Ach, welche Wohltat!« Die beiden Männer standen jetzt wieder neben dem Toten und betrachteten ihn schweigend. In tiefem Grame dachte Leonard daran, mit welchem Glanze er so oft während seiner Gefangenschaft dieses Haupt umkleidet gesehen hatte und wie nun nicht eine seiner würdigen und schönen Fantasien zur Wirklichkeit geworden sei. Er grübelte aber, zu seiner Ehre sei es gesagt, nicht seiner selbst wegen darüber nach, ein unendliches Mitleid mit dem alten Mann, der aus so tausenderlei kleinen und nichtigen Kümmernissen und Sorgen sein Leben spann, beherrschte ihn ganz und gar und regierte alle seine Gedanken. Er quälte sich bitter damit, Selbstvorwürfe aus allen Winkeln seiner Brust zusammenzuscharren. Aber wie er sich auch anstellte, der Alte tat's nicht. Auf keine Weise passte er als weißlockiger Patriarch auf die Bank unter den Lindenbaum, um weise Lehren und würdige Lebenserfahrungen einem ehrfurchtsvollen, lauschenden Kreise mitzuteilen. »Lass es gut sein, Leonard«, sagte endlich der Vetter, »wir wollen nicht bloß den Frauen gute Lehren geben, wir wollen selbst uns danach halten.« »Ja, ja«, sprach Leonard traurig, »das werden wir wohl müssen. Jetzt aber, jetzt willst du meine Beichte und wünschst es zu erfahren, wie das Unglück seinen Weg ins Haus fand. Leider kann ich immer nur wiederholen, dass ich einzig und allein die Schuld trage und mir grad, weil alles in der besten Absicht geschah, die schlimmsten Gewissensskrupeln mache. Ich habe das wunderliche Wort bereits gehört. Was soll es bedeuten?« »Nichts weiter, als dass ich mein Versprechen hielt und ihn mit der Menschheit aussöhnte. Seine Natur war jedoch nicht darauf eingerichtet, und so hast du denn die Folgen davon hier vor dir.« »Ach, Vetter, lass uns jetzt nicht einander Rätsel aufgeben.« »Das ist wahrhaftig nicht meine Absicht. Im Gegenteil, ich werde die Geschichte dir so klar wie möglich zu Protokoll geben. Es ist mir ein wahres Bedürfnis, mir die Hände zu waschen und mich schlafen zu legen. Also höre, ich habe es glorreich zustande gebracht.« »Was? Was?« »Den Fackelzug und die Stadtmusik und die Deputation aus dem V und die Reden und die Abbitte des Onkel Schnödlers samt dem dreimaligen Tusch und Vivat. Es war gelungen, ungemein gelungen, und der Vetter Wassertreter durfte sich wohl die Hände reiben, wenn der Alte mir nicht zum Schluss, als alles in schönster Ordnung war, diesen Streich gespielt hätte. Ich traute ihm zwar vieles zu, aber das nicht. Ein großes Licht ging dem Afrikaner auf, von Neuem betrachtete er kopfschüttelnd das verrunzelte, verkniffene Gesicht auf dem Kopfkissen, unterbrach jedoch durch keine weitere Bemerkung den betrübten Vetter, und dieser fuhr im kläglichsten Tone fort. »Wie habe ich fast seit deinem Fortgehen von Nippenburg gearbeitet, intrigiert und gewühlt. Kein Maulwurf auf 20 Meilen in der Runde hätte seine Sache besser gemacht. Welche Hebel habe ich in Bewegung gesetzt? Ganz Nippenburg hat mir helfen müssen, ohne es zu ahnen. Die Menschheit hat in mir einen ihrer größten Triumphe gefeiert.« Ein Kunstwerk, ein wahres, richtiges Kunstwerk, das lasse ich mir auch in dieser Stunde noch nicht nehmen. Und eines seligen Todes ist er auch verblichen, das ist mein zweiter Trost, Leonard. Und wenn ich wüsste, wie jener alte Grieche hieß, dem man zurief, »Stirb, du hast nichts mehr zu wünschen«, so würde ich dir ein recht passendes Zitat zu Kosten geben. »Ach, liebster Herrgott, auf dem Markte in Nippenburg formierten wir uns vorgestern bei einbrechender Dämmerung, wie ich es dir versprach. Sämtliche Honoratioren, die Schützengilde, der Gesangverein und natürlich alles Volk, das abkommen kann, und du weißt, wir können alle abkommen in Nippenburg. Bedeckter Himmel, windstilles, recht angenehmes Wetter, sämtliche holde Weiblichkeit an den Fenstern, in den Haustüren oder die Häuser entlang. Banner und Fahnen, kurz alles, was dazugehört. Jeder Mann sein eigener Fackelträger, jeder Nippenburger Philister mit seinem eigenen Lichte. Wundervoll! »O Leonard, es ist kein Unterschied zwischen den Gefühlen Manzonis in der Ode über den 5. Mai, welche ich aus der Übersetzung meines Goethe kenne, den ich von hinten kenne, und meinen eigenen Gefühlen in Betreff deines Vaters. Da liegt er still und stumm, er, um den vor so kurzer Zeit noch eine so große Bewegung stattfand. Wir sendeten 3 auserwählte Männer zu der Tante Schnödler, nämlich den Bürgermeister, den Kreisdirektor und den Steuerrat, und ließen ihn holen, nämlich den Onkel Schnödler, und führten ihn dicht hinter der Musik nach Bumsdorf. Und die Musik hatte auf meine spezielle Rekommandation den Einzugsmarsch aus dem Tannhäuser für die große Gelegenheit einstudiert. Aber sie brachte ihn leider nicht zustande, sondern brach schon an der nächsten Ecke damit zusammen und fiel natürlich wieder in die alte Leier. Heil dir im Siegeskranze, freut euch des Lebens, ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben und sonstige Angewohnheiten. Einerlei es ging doch, am Tor wurden die Fackeln angezündet und wir marschierten mit polizeilicher Erlaubnis für den Ulk nach Bumsdorf, immer mit dem Blech und der großen Pauke voran und dem Onkel Schnödler zwischen mir und dem Steuerrat hinter den Stadtmusikanten doch vor dem Liederkranz. Das Dorf ist selbstverständlich bereits auf den Beinen und läuft uns mit Hurra entgegen oder erwartet uns an den ersten Düngerhaufen mit atemloser Spannung. Mit Knecht und Magd und allem, was sein ist, und ebenfalls mit Fackeln, rückt der Ritter von Bumsdorf, welchem ich die nötige Instruktion zukommen ließ, aus und dem Alten vors Haus, wo wir in demselben Augenblick unter der Melodie »Wir winden dir den Jungfernkranz anlangen« und mit einem großartigen »Vivat Hagebucher, es lebe der Herr Steuerinspektor Hagebucher« unsere Gegenwart ankündigen und den Zweck unseres Besuches eröffnen. »Ach, Leonard, Leonard, der schlaueste Diplomat geht immer nur so lange zu Wasser, bis er bricht«, der feinste Plan hat gewöhnlich doch seine schwache Stelle, an welcher der Erfinder die Schuld trägt und die sich bei besserer Überlegung auch wohl hätte vermeiden lassen. Weshalb instruierte ich dich, mein Junge, nicht wie den Ritter Bumsdorf? Weshalb nahm ich dich nicht mit herüber, dass du zur rechten Zeit hervortreten, die Exaltation zum Abschluss bringen und das benötigte kalte Wasser aufschütten konntest? Ich kannte doch den Alten lange genug, um zu wissen, dass dein persönliches Erscheinen allem Übermaß der Gefühle den richtigen Dämpfer aufgesetzt hätte, und nie, nie werde ich es mir verzeihen, dass ich nicht daran dachte im Hotel de Prüss. Nun stehen wir im Kreise um die Haustür, sämtliche Hauptpersonen voran. Und der Garten ist voll und die Landstraße ist voll von Menschen und Fackeln und die Liedertafel hat zuerst das Wort und singt den Gefeierten an. Wir kommen ihn holen, den biederen Mann, den Nippenburg, ganz Nippenburg, nicht länger missen kann. Und so weiter, der Text liegt bei mir zu Hause und ich bin verantwortlich für ihn, aber nicht für die Melodie, an welcher der Kantor Tüte von der Hauptkirche schuld ist. Tusch und Rede des Bürgermeisters, welcher sagt, dass wir hier sind im Namen der Stadt und der Gesellschaft im goldenen V und dass wir es uns zur Ehre anrechnen, hier zu sein, worauf er auf die Nase fällt, wie die Musik mit meinem Tannhäusermarsch und ich mit dem Onkel Schnödler für ihn eintrete. Ich mit dem Onkel Schnödler, ich als Redner und Opferpriester und der Onkel als bekränztes Opfervieh. Vetter, spreche ich, Vetter, hier sind wir, aber nicht allein im Namen der Stadt Nippenburg und des goldenen Pfaus, sondern auch im Namen der ewigen Gerechtigkeit, und hier bringe ich das Lamm, welches so unverschämt und hinterlistig den Bach trübte. Sagen Sie ein Wort, Schnödler, oder nein, sagen Sie kein Wort, sondern lassen Sie mich reden, denn jeder weiß schon, was für ein loses Maul Sie haben. Vetter Hagebucher, mit Flöten und Fackeln, mit Pauken und Posaunen legen wir den Onkel und uns euch zu Füßen und befehlen ihn eurer grimmigsten Rache, uns aber eurem innigsten Wohlwollen sowie eurer klarsten Überlegung. Sie sehen, Vetter Steuerinspektor, wie viel Ihren besten Mitbürgern an Ihnen gelegen ist. Lassen Sie also auch Ihnen an uns gelegen sein und kommen Sie wieder in den V. Soeben kehre ich aus der Residenz zurück. Oh, wären Sie mit mir gegangen, Vetter, Sie hätten erfahren können, wie man Ihren Jungen in der großen Welt schätzt und ehrt. Fragen Sie nur den Ritter Bomsdorf, ob es nicht wahr ist. Schönheit und Adel, Reichtum und Bildung, alles bezahlte seinen golden Eintrittsgeld, um ihn zu sehen, zu hören und sich über ihn zu verwundern. Er ist doch ein Stolz für Sie und Nippenburg, und er ist es umso mehr, je mehr man ihn verkannte. Allen Sündern sei vergeben, Vetter Hagebucher. Hier haben Sie den Onkel Schnödler. Nehmen Sie ihn hin, nehmen Sie uns alle hin. Einen Kuss der ganzen Welt. Das festliche Mahl, das Mahl der Versöhnung wartet im V. Mit offenen Armen wartet der Ehrensessel. Hagebucher, Hagebucher Senior, würdigster aller Steuerinspektoren, da wir hier denn einmal so fröhlich beisammen sind, umarmen Sie in mir ganz Nippenburg, außer dem Onkel Schnödler, den Sie noch ganz speziell umarmen mögen. Musik, Tusch, donnerndes Vivat. Die Schützengilde präsentiert das Gewehr, der Liederkranz gibt seinen Gefühlen höchst unmotiviert durch das Lied »Wer hat dich, du schöner Wald?« Ausdruck, und der Alte hängt an meiner Schulter und schluchzt. »Oh, Vetter, das ist eine gar zu große Freundlichkeit!« Ich drehe ihn, ehe er recht zur Besinnung kommt, hinunter von der Treppe in den Kreis der begeisterten Abderiten. Man schwenkt ein in die Marschlinie und Arm in Arm mit dem Onkel Schnödler unter Jubelruf, Trommelwirbel, Drometenklang begossen von dem roten Schein von 150 Pechfackeln, marschiert der Alte mit uns zurück nach Nippenburg, hinein in den glänzend illuminierten goldenen Pfau, und die Alte und Lina weinen uns von der Gartentür aus die hellen Freudentränen nach. Ach, Leonard, weshalb warest du nicht bei uns? Weshalb hatte ich dich nicht mitgenommen nach Nippenburg? Wo warst du, als er sich in seinem Sessel zurücklegte und Der Stadtphysikus, der ihm gegenüber saß, bestürzt aufsprang, die Tischmusik abbrach und der Stadtchirurg, obgleich er sein Besteck bei sich trug und seine Lanzette schnell genug brauchte, doch den Kopf schüttelte. Ich ließ mir von dem Herrn van der Moog und dem Leutnant Kind Geschichten erzählen, murmelte Leonard, allein der Vetter fuhr in aller Hast fort. Wir brachten ihn zurück in sein Haus, diesmal ohne Fackeln, Schützengilde und Stadtmusik, und der Herr von Bumsdorf lief voraus zu den Weibern. Gestern den ganzen Tag hat er stillgelegen bis gegen 9 Uhr am Abend. Bei Gott, er war doch ein anständiger, wackerer Gesell in seiner Art, und es tut mir leid, sehr leid, und viel, viel würde ich drum geben, wenn ich ihn ruhig in seinen Grillen und Schrullen hätte sitzen lassen. Ach, Leonard, das habe ich dir nicht versprochen, als ich am Dienstag vor dem Hotel de Prüss in den Wagen stieg und dir versprach, den Alten herumzubringen. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. Mai 2024.